Vor 52 Jahren nahm Genosse Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas seine Arbeit auf. Aus diesem Anlass fanden vom 11. bis zum 17. Juni in Myanmar, der Demokratischen Republik Kongo, Indien, Deutschland und Bulgarien Festtreffen, Seminare, Ausstellung der Bücher, Fotos und kunstgewerbliche Handarbeiten der DVK und Filmverfügung statt. Auf den Veranstaltungsplätzen waren die Fotos über die unvergänglichen revolutionären Verdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un, ihre unvergänglichen klassischen Werke, die Bücher und Fotos über die DVK und die kunstgewerblichen Arbeiten, die von der Klugheit und Begabung des koreanischen Volkes zeugen, zur Schau gestellt. Bei Filmvorführungen wurden die koreanischen Filme wie die Fahne der Partei der Arbeit Koreas gezeigt. An den Veranstaltungen nahmen die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesen Ländern teil. Die Redner schätzten die Verdienste des Genossen Kim Jong-il und den Aufbau und die Führung der Partei hoch. Auf der Veranstaltung in der Demokratischen Republik Kongo wurde ein Glückwunschtelegramm an Marschall Kim Jong-un angenommen.